Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 81 des Gabelbissen Podcasts. Die heutige Folge wird wieder eine vegetarische Folge und auch gleichzeitig eine süße Folge werden. Wobei das Rezept, was ich euch am Ende der Folge dann vorstelle, also im Nachhinein vorstelle, man durchaus auch bekannt essen könnte, aber dazu dann später mehr. Zwar möchte ich euch wieder etwas vorstellen, das momentan Saison hat, und um mich nicht zu lange auf die Folter zu spannen, heute geht es um den Holunder oder wie man bei uns sagen würde, den Holler. Ja, und das Rezept kann ich euch auch gleich verraten, da mache ich mit euch dann oder erzähle euch von einem wahren Klassiker, nämlich dem gebackenen Holunder oder wie man auch bei uns so schön sagen würde, der bochene Holler. Also wie ihr schon richtig gehört habt, in Österreich wird der Holunder in der Regel immer Holler genannt. In Bayern nennt man den zum Beispiel Holder. Und das, was ich ja persönlich total interessant finde, in Norddeutschland nennt man den Holunder oder den Holler auch Flieder. Hat aber nichts jetzt mit dem, was wir so als Flieder kennen. Das ist, glaube ich, auch als gemeiner Flieder bekannt, den violettblühenden und auch weißblühenden Flieder zu tun. Sondern, was ich bei meiner Recherche rausgefunden habe, kommt das nämlich daher, da die Beeren vom Holunder auch Fliederbeeren genannt werden. Und darum nennt man das, so habe ich es gelesen, in Norddeutschland auch Flieder. Sollte das nicht so ganz stimmen, würde es mich freuen, wenn du mich kontaktieren könntest und mir sagst, warum es wirklich bei euch in Norddeutschland Flieder heißt. Ja, und erkennt noch viele andere Bezeichnungen der Holunder. Sie sind nicht die einzigen, die es gibt. Gibt es noch viele, viele mehr. Ganz streng genommen geht es heute nicht um den Holunder im Allgemeinen, sondern um die Gattung schwarzer Holunder. In Summe gesehen gibt es vom Holunder, vom Holler eigentlich 10 Vertreter oder, wie soll man sagen, 10 Gattungen, die zur Familie der Holunder dazugehören. 3 davon, von diesen 10, sind in Europa heimisch und der schwarze Holunder ist natürlich einer davon. Und man findet die Pflanze eigentlich überall in Österreich. Man findet sie jetzt im tiefsten Tal in Tirol, man findet es im Burgenland, man findet es auch im Waldviertel, man findet es in Wien. Also es gibt, glaube ich, in Österreich wirklich kein Platzerl, wo sich der Holunder nicht breit gemacht hat. In den meisten Regionen ist er entweder in Gärten halt angepflanzt oder wächst wild. Aber in der Steiermark gibt es Regionen oder gibt es eine Region, da wird er sogar kultiviert. Also so richtig in, wie soll man sagen, Holunder-Plantagen, Holunderfeldern, Holunderwäldern. Also in Holunderkulturen, sagen wir einfach so, in Holunderkulturen. Da geht es aber jetzt nicht darum, dass der für die Kulinarik verwendet wird, sondern da geht es hauptsächlich um die Farberzeugung. Das habe ich selber mal gesehen, voriges Jahr im Sommer bei einem Urlaub in der Steiermark. Da habe ich nämlich eine kleine Führung auf einer Streuobstwiese von einem Biobauern gemacht. Und ganz in der Nähe von dieser Streuobstwiese, direkt neben einer Bundesstraße, war ein riesengroßes Holunderfeld mit wahrlich großen Holunderbäumen. Das waren keine Sträucher mehr, das waren schon richtige Bäume. Ja, und da habe ich den Biobauern gefragt, warum man den da neben der Straße baut, der doch stark befahren ist, weil, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das so positiv jetzt auf den Holunder, wenn man den verarbeitet, auswirkt. Und da hat mir der Biobauer erzählt, das ist in dem Fall eigentlich egal, weil der Holunder, der da kultiviert wird, der wird rein für die Farbindustrie verwendet, weil die Holunderbeeren haben eine markante und starke Farbe und daraus kann man wirklich schöne Farbtöne gewinnen und da ist egal, ob der jetzt neben der Straße ist, ob der jetzt irgendwo in einem verlassenen Tal drinnen steht etc. War, finde ich, recht interessant. Die Führung beim Biobauern übrigens noch interessanter, weil da habe ich dann gelernt, wie viel Aufwand eigentlich so ein Biobauer hat im Vergleich zum konventionellen Bauer. Aber vielleicht mache ich da mal eine eigene Folge im Gabelbissen drüber. Denke, das könnte durchaus interessant sein, einmal zu hören, was denn die Unterschiede zwischen Bio und Nicht-Bio sind. Kommen wir lieber zurück zum Holler. Der wird also nicht jetzt, wie wir schon gehört haben, für Farbe verwendet, sondern auch in der Medizin und natürlich auch im Kulinarischen. Im letzten Bereich, im kulinarischen, werden sowohl Blüten als auch die Beeren des Holler verwendet. Und da kann man wirklich total viel draus machen. Da gibt es den klassischen Hollersirup. Es gibt einen Hollerwein. Das ist, naja, Wein ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Man hat eine leichte Gärung. Aber ja, es wird angesetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit Zitrone, mit dem Holler, mit Wasser und mit Zucker. Wird aber kein Sirup daraus gemacht, sondern ein Getränk jetzt, das man einfach so normal pur trinken kann oder spritzen. Ja, Hollerwein halt. Dann ja, gibt es den gebackenen Holler, den wir heute uns genauer anschauen werden, dann beim Rezept. Es gibt einen Hollerröster, es gibt Hollerkoch, es gibt Eis, es gibt Likör, es gibt Brände etc. etc. Also ihr seht, da kann man wirklich viel draus machen. Der Holler selbst kann, das muss man mir vorstellen, bis zu 11 Meter hoch werden. Also das können schon wirklich mächtige Pflanzen werden. Darum spricht man da auch auf der einen Seite von Sträuchern und auf der anderen Seite von Bäumen. Blühen tut diese Pflanze ja von Mai bis Anfang Juli herum. Kommt natürlich stark auf die Region an, muss ich dazu sagen. In Wien beginnt es schon relativ früh im Mai zu blühen. Und würde sagen, ja, so Mitte Juni ist dann die Blüte hier schon vorbei. Waldviertel herum ist das Ganze ein bisschen später. Da zieht sich dann die Blüte auch ein bisschen länger hinaus. Die Rispen von dieser Blüte können, das muss ich auch mal vorstellen, bis zu 30 cm groß werden. Sind es nicht immer, aber können so groß werden. Und das hängt unter anderem mit dem Alter der Pflanze zusammen, beziehungsweise auch, wie die Pflanze standort, wie sie mit Bodenstoffen versorgt wird, etc. etc. Und so eine Dolde, eine Rispe, die besteht aus ganz, ganz vielen kleinen Holunderblüten und vielen ganz feinen Verästelungen. Klar, was wir Holunder sofort erkennen, ist an diesem wunderbaren und markanten Duft. Also ich persönlich mag den wirklich total gern. Ich finde, Holunder riecht irgendwie, ja, der verkörpert Frühling, verkörpert für mich ein bisschen so den Anfang des Sommers. Und das ist, finde ich, absolut herrlich und auch unverwechselbar, weil es gibt nichts, was so riecht wie der Holler. Und übrigens, da habe ich einen ganz spannenden Fakt für euch. Das habe ich selbst bis vor kurzem nicht gewusst. Wenn ihr bei einem Hollerstrauch ein Blatt runterzwickt, runternehmt und es dann zwischen euren Fingern verreibt, damit es die ätherischen Öle austreten können, dann hat das genau den gleichen Duft wie die Blüten. Das habe ich früher echt nicht gewusst und das finde ich irgendwie toll, weil das kenne ich sonst von keiner Pflanze, dass die Blätter den gleichen Duft, die gleichen ätherischen Öle beinhalten wie auch die Blüten. Irgendwann ja verwelkt, also verwelkt und Gottes Willen verblüht dann der Holler und dann entstehen die Beeren. Und die werden dann so von August bis September herum reif, da kann man die dann ernten und verarbeiten. Die sind dann von Beginn her mal eher so purpurfarben, so rötlich und die werden dann immer dunkler bis schwarz. Und die haben, wie bereits vorher erwähnt, einen sehr, sehr intensiven Farbstoff. Und wenn man da mal Flecken auf den Stoff bekommt, ja, das ist nicht so leicht zu entfernen. Man mit Flecken entfernen geht's halbwegs, aber so leicht ist es nicht. Und das macht auch wunderbare Flecken am Auto. Darum gebe ich euch den gut gemeinten Tipp, wenn ihr so wie ich Autofahrer seid, im Herbst nie in der Nähe von einem Hollerbusch parken, weil das macht wunderbare Flecken am Lack. Wenn das auch noch eintrocknet, ja, dann ist das schön, das Ganze runter zu putzen. Ach ja, und einen Tipp habe ich noch zu den Blüten. Wer die ernten möchte, ja, das macht am besten an sonnigen Tagen um die Mittagszeit herum. Denn das begünstigt nämlich die Aromaentwicklung der Umstand in den Blüten. Da stehen die mehr oder weniger, soll man sagen, voll im Saft, haben das meiste Aroma drinnen. Und das wirkt sich natürlich auch auf unser Gericht aus. Wenn ihr dann die Blüten geerntet habt, solltet ihr die möglichst rasch verarbeiten. Also nicht zu lang stehen lassen, denn auf der einen Seite werden die Blüten welk, fallen ab. Ja, dann habe ich nur mehr die Verästelungen, ja auch nicht fein. Und was auch ist, das Aroma baut sich immer mehr ab. wer also ein intensives Aroma haben will, sollte die Blüten wirklich ganz, ganz rasch verarbeiten. Der Holler hat eigentlich geschichtlich gesehen relativ lange Bedeutung und lange Tradition, ist eigentlich tief verwurzelt. Bereits in der Antike hat man den Holler eigentlich schon geschätzt, und zwar damals noch in medizinischer Hinsicht. Und zwar Hippokrates, so sagt man, wir kennen Hippokrates, war ja von groß, hippokratischer Eid, den heutzutage noch jeder Arzt schwören muss, hat zum oder soll gesagt haben, dass der Holler mehr oder weniger eine Art Medizinschrank ist, den er gegen alles verwenden kann. Das hat er auch gemacht, hat das wirklich bei vielen Krankheiten, hat der auf die Wirkung des Hollers gesetzt. Auch die Germanen und Kelten haben den Holler zum Beispiel sehr, sehr geschätzt. Sie haben ihn, wenn sie ihn angebaut haben oder selbst gezogen haben, in der Nähe von Häusern kultiviert. Denn man dachte oder war der Meinung, dass in der Hollerstaude gute oder gutwillige Hausgeister wohnen und die sollten die Bewohner des Hauses dahinter mehr oder weniger vor Unheil schützen. Darum war es in diesen Kulturkreisen auch verboten und sogar verpönt, diese zu fällen oder zu beschneiden, weil damit hätte man ja die guten Geister beleidigt, ihnen die Heimat genommen und die waren einem dann nimmer so wohlgesonnen. Ja, und den Rest könnt ihr euch dann selbst denken. Es gab aber eine Ausnahme. Irgendwie brutal, aber das war halt damals so. Waisen und Witwen war es erlaubt, Hollerstauden zu fällen, denn man war der Meinung, meine Witwe zum Beispiel hatte keinen Mann, die war ja mehr oder weniger eh dem Tode geweiht. Brutal, ich weiß. Da ist es egal, wann die das fällt. Diese brutalen Ansichten hat man mit der Zeit zum Glück verloren. Aber ja, die Germanen und Kelten haben es eben so gesehen. Sie haben es aber nicht nur aus dem Grund gehabt, den Holler, die haben den auch wie Hippokrates zu medizinischen Zwecken verwendet und auch zum Schamanismus. Denn man hat auch die Hopferdolden, die Holunderdolden, Entschuldigung, als Opfergabe genommen, um eben die Geister wieder gut zu stimmen, um sicher zu sein. Der Holunder ist ja generell, also auf den Hopfen komme ich immer, weil ich vom Dolden rede und ich kenne Hopfen und Dolden von der. Von dem Zusammenhang passiert es mir leider, dass ich jetzt immer wieder mal Hopfendolden gesagt habe. Ich rede natürlich immer noch vom Holunder, also ich habe jetzt nicht das Thema gewechselt. Ja, kommen wir wieder zurück zum Aberglauben. Da ist der Holler generell extrem verwurzelt. Zum Beispiel in Österreich hat man früher den Holler zur Heilung beim Vieh eingesetzt. Und da primär bei Hautkrankheiten. Und zwar sind die Bauern dann bei Sonnenuntergang rausgegangen, haben drei Triebe vom Holler abgebrochen und während sie das getan haben, haben sie den Namen des Tiers laut gerufen. Danach hat man die abgebrochenen Triebe genommen, ist in den Stall damit gegangen und hat es dort aufgehängt. Und hat man alles richtig gemacht und sobald dann die Blüten verwelkt waren und eingetrocknet, war das Tier angeblich durch die magische Wirkung des Hollers geheilt. Auch im Christentum ist der Holler extrem stark verwurzelt, denn man sagt, in einem Holler, da kann nie der Blitz einschlagen. Das soll angeblich wirklich nicht passieren und laut der Christen, laut des Christentums ist es deswegen, da die Mutter von Jesu Christo, also die Heilige Maria, bei einem Gewitter Schutz unter eben einem solchen Hollerbusch gesucht haben soll und der hat sie mehr oder weniger davor beschützt. Auch bei den Briten war er oder ist er noch immer im Brauchtum verankert. So sagt man, dass die Totengräber immer ein Stück Holunderholz bei sich tragen, da eben dieses Stück Holz sie vor den bösen Geistern der Toten auf den Friedhöfen beschützen soll. Und auch die Roma, die wir aus dem Ungarischen her kennen und aus den Regionen, sahen den Holler als eine wahre heilige Staude, als heiligen Strauch an und da war es ganz, ganz streng verboten. Der durfte niemals verbrannt werden. Und da waren auch die Witwen und Waisen davor geschützt. Sie durften das auch nicht machen, weil da, wenn man das gemacht hat, ist ihm da wirklich extrem viel Unheil widerfahren. Also ihr seht, der Holler ist in unterschiedlichsten Kulturen, zu unterschiedlichsten Epochen und auch in den verschiedensten Religionen wirklich extremst tief verwurzelt. Also vor meiner Recherche hätte ich mir nicht gedacht, dass der Holler da so tief drinnen steckt in den verschiedensten Kulturen. Jetzt habe ich schon so oft Holler und Holunder gesagt, jetzt schauen wir uns mal an, wo kommt denn der Name her? Das Ganze geht übrigens wieder auf die Germanen zurück, und zwar aufs althochdeutsche Holuntar. Und Holuntar bedeutet nichts anderes als Baum der Frau Holle. Ja gut, Frau Holle, was denken wir da zuerst? Richtig, an die Gebrüder Grimm. Aber die Gebrüder Grimm, die waren ja, ich glaube doch, etwas nach den Germanen, wenn ich mich nicht so ganz jetzt täusche. Somit meint man damit nicht die Frau Holle von den Märchen der Gebrüder Grimm, sondern eigentlich geht das auf die heilige Holda der Germanen zurück, die Göttin, Entschuldigung, die Göttin Holda der Germanen zurück. Und so sagt man, der Holunder war mehr oder weniger der Lieblingsstrauch dieser Göttin. Sie galt als Beschützerin von Haus, Mensch und Tier. Sie soll teilweise auch in diesem Strauch gewohnt haben. Und weil man eben diese Gottheit mit dem Strauch in Verbindung gebracht hatte, kommt der Name Holler oder Holunder, weil es von der Holda kommt. Ja, ich habe vorher erwähnt, Holunder ist ja mehrseitig verwendbar und er zeichnet sich auch durch extrem viele Sachen aus. Zum Beispiel hat er einen hohen Gehalt von Vitamin A und Vitamin C. Da primär übrigens bei den Holunderbeeren, die haben extrem viel Vitamin C. Wenn man da einen Saft daraus macht, ist eigentlich relativ gut im Herbst, wenn man den trinkt. Erstens schmeckt, finde ich, nicht so schlecht. Und zweitens, das Vitamin C beugt einfach Erkältungen etc. vor. Den Holunderblüten zum Beispiel sagt man eine sehr schweißtreibende Wirkung nach, also Holunderblütentee zum Beispiel. Das wiederum ist toll, wenn man Erkältung hat oder Fieber, wirkt fiebersenkend. Der Holunder ist auch noch harntreibend, stoffwechselanregend. Ja, und das führt auch gleichzeitig zu einer besseren Fettverbrennung. Ja, und wenn man abnehmen will, Holundersachen trinken, das hilft ein bisschen. Also ich würde mich nicht nur jetzt von Holunder ernähren und Holunder-Tee trinken, wäre vielleicht ein bisschen gar wenig, aber es unterstützt eben unseren Stoffwechsel und die Fettverbrennung. Der Holunder wirkt auch noch antioxidativ. Das kann dann zum Beispiel bei Krebs vorbeugend wirken. Aber, jetzt kommt's, der Holunder kann auch giftig sein. Und da primär die noch unreifen Beeren bzw. die Kerne davon. Und zwar beinhalten diese beiden Sachen den Giftstoff Sambonicrin. Und der kann eben oder ist eben für den Menschen giftig. Gut, klingt jetzt vielleicht ganz schlimm, ist es aber im Endeffekt nicht so tragisch, wie es vielleicht klingt. Tödlich ist es für uns Menschen nicht. Es gibt nur wenige Vögel, die daran sterben würden, wenn sie eine Sambonicrin-Vergiftung haben, der Mensch nicht. Bei uns führt das zu Erbrechen bis starken Durchfall. Und wenn man ein eher empfindlicher Mensch ist, kann das zum Beispiel auch zu leichten Krämpfen führen. Also wie gesagt, das ist nichts brandgefährlich ist, zum Beispiel, wenn man jetzt Herbstzeitlose oder Maiglöckchen essen würde. Aber es kann eben zu nicht gerade sehr schönen Nebenwirkungen führen. Aber im Endeffekt kein Problem. Wir essen in der Regel den Holler ja nicht roh, also die Beeren nicht roh, sondern kochen das Ganze. Und wenn man das Ganze kocht, ist das Gift unschädlich gemacht. Also da kann man das dann ohne Bedenken essen. So, aber jetzt würde ich sagen, genug der grauen Theorie, da habe ich euch jetzt schon einiges erzählt. Ich würde sagen, kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Und da habe ich euch ja bereits angekündigt, da schauen wir uns den gebackenen Holunder oder wie man so schön sagen wird bei uns, den bochenen Holler an. Für 4 Portionen benötigen wir zunächst einmal 10 bis 12 Holunderdolden. Und jetzt möchte ich euch im Anschluss 2 verschiedene Teigvarianten vorstellen. Ich fange mal mit dem klassischen Teig an, den ich auch kenne und gemacht habe und ja, euch sagen kann, dass der wirklich gut wird. Ja, beim klassischen Teig benötigen wir 1/4 Liter Milch, 2 Eier, 2 Esslöffel Zucker, so circa 1/4 Teelöffel Salz oder eine Prise Salz, je nachdem, und 200 Gramm Mehl. Hier würde ich euch persönlich glattes Mehl nahelegen. Wenn ihr das nicht zu Hause habt, ja, auch kein Thema. Da könnt ihr gerne auch ein Universal- oder ein griffiges Mehl nehmen. Besser wäre es glatt, aber geht auch mit den anderen wunderbar. Zunächst einmal müssen wir hier die Eier aufschlagen und den Inhalt mit der Milch verquirlen. Danach kommen Zucker und Salz hinzu. Und das müssen wir mal schön verrühren, damit das schön verteilt wird. Und danach, wenn wir das gut verrührt haben, verquirlt haben, sieben wir nach und nach das Mehl hinein und verrühren das Ganze so lange, bis ein wirklich schöner, glatter Teig entsteht. Und dabei solltet ihr bitte darauf achten, dass keine Klümpchen im Teig drinnen sind. Also wirklich schön glatt sein. Haben wir Klümpchen, kann es beim Ausbacken sein, dass es zu stark mit dem Mehlklümpchen bedeckt ist, wirkt sich eher negativ auf den Geschmack aus und sieht optisch jetzt vielleicht auch nicht so hübsch aus. Also da wirklich schönen glatten Teig machen. Wenn wir das haben, lassen wir den Teig mal für 30 Minuten rasten. Das könnt ihr auf der einen Seite im Kühlschrank machen, aber es ist auch überhaupt kein Problem, wenn ihr das Ganze auf der Arbeitsfläche stehen lasst. Auf alle Fälle solltet ihr das Ganze mit Glassichtfolie zudecken. Man will ja nicht, dass sich irgendeine Fliege oder sonst was da rein verirrt. So, bevor es jetzt weitergeht, möchte ich auch noch den zweiten Teig vorstellen. Und da machen wir einen Bierteig. Und für den benötigen wir 250 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Weinsteinbackpulver. Das würde ich euch dringend empfehlen oder sehr nahelegen, weil das Weinsteinbackpulver nicht diesen typischen Geschmack hat, wie man es vom Backpulver her kennen. Da würde man es, oder ich finde, da merkt man gar nicht, dass so viel Backpulver drinnen ist oder dass Backpulver generell drin ist, weil es eben nicht diesen Geschmack hat. Wer halt kein Weinsteinbackpulver zu Hause hat, kann natürlich ersatzweise auch normales verwenden. Überhaupt kein Thema. Dann benötigen wir noch zusätzlich etwas Salz, 4 Eier, 3 Esslöffel Öl. Da würde ich euch ein eher geschmacksneutrales empfehlen. Ja, zum Beispiel Rapsöl würde sich da meiner Meinung nach wunderbar eignen. Und was fehlt? Klar, Bier. Und da benötigen wir so in etwa 300 Milliliter Bier. Von den Bierarten würde ich hier ein Pils empfehlen oder ein helles oder ein Lager. Auf keinen Fall ein zu sehr malziges Bier. Eher was Leichteres, was eher in die hopfigere Richtung geht. Und vielleicht habe ich auch vorher ab und zu fälschlicherweise vom Hopfendolden gesprochen, weil ich schon auf den Bierteig gedacht habe. Na, war ja durchaus vorstellbar. Ja, und wie macht man den Teig? Da müssen wir zunächst das Eiklar vom Dotter trennen. Danach nehmen wir das Mehl und das Backpulver und geben es gemeinsam in eine Schüssel und verrühren das. Und da gebe ich euch mal einen guten Tipp. Macht das mit einem Schneebesen. Das hat auf der einen Seite den Vorteil, dass das Mehl ein bisschen aufgelockert wird und klarerweise verteilt sich dadurch das Backpulver viel schöner. Und ich habe eine gleichmäßigere Verteilung, als wenn ich jetzt mit so einem Backlöffel oder mit einem Esslöffel sonst was mache. Wenn ich das gemacht habe, siebe ich das Ganze durch in ein neues Gefäß, in eine neue Schüssel. Und wenn ich das dann wieder habe, kommt das Salz, Öl und der Dotter dazu und das verrühre ich mal schön. Wenn ich das so halbwegs schön verrührt habe, gieße ich langsam das Bier unter. Durch mein ständigen Rühren immer wieder Bier langsam einrühren. Und zwar so lange, bis wir einen glatten Teig haben. Auch hier wieder darauf achten, dass keine Klümpchen drinnen sind. Sollte der Teig noch zu fest sein, könnt ihr ruhig noch etwas Bier nachgeben, damit wir einen schönen glatten Teig haben. Das restliche Bier müssen wir natürlich nicht wegleeren. Das können wir uns natürlich selbst gönnen. Ja, jetzt haben wir noch das Eiklar vergessen. Da salzen wir jetzt ein bisschen und schlagen danach einen schönen Schnee. Das Salzen kommt daher, weil dadurch wird der Schnee dann ein bisschen fester und stabiler und das kann sich auch beim Unterheben dann durchaus positiv auf uns auswirken, auf unseren Vorhaben. Ja, wie gesagt, wenn wir dann den Schnee fertig geschlagen haben, heben wir den in unseren Teig unter und dann können wir eigentlich schon loslegen. So, und von jetzt an ist bei beiden Teigvarianten wieder gleich, egal ob ihr den klassischen Teig gemacht habt oder eben den Bierteig. Jetzt nehmen wir unsere Holunderdolden, befreien die vor eventuellen kleinen Insekten, wenn noch welche drinnen sein sollten, und waschen ihn vielleicht kurz ab. Danach mit Küchenpapier auf Küchenpapier abtropfen lassen oder abtupfen, damit er wieder trocken wird. Nun nehmen wir die Blüten und senken die mit dem Kopf nach unten, also mit den Blüten nach unten gerichtet, in den Backteig hinein und geben sie ein paar Mal vorsichtig rauf und runter, also ein paar Auf- und Abbewegungen. In der Zwischenzeit erhitzen wir eine Pfanne mit Öl darin. Das kann so circa, würde ich sagen, ja, einen Daumen hoch bis maximal zwei Daumen hoch sein, das Öl. Und wenn das erhitzt ist, wenn das Temperatur hat, nehmen wir die mit Teig ummantelten Holunderdolden und setzen die mit dem Stängel nach oben schauend ins Öl hinein und packen das Ganze im Öl schwimmend heraus. Und zwar so lange, bis die Unterseite eine leicht braune Farbe angenommen hat. Wenn dem so ist, nehmen wir eine Schere und schneiden den großen Stängel und die ersten Verästelungen ab. Das war bis zum Teig hinunter in etwa. Danach wenden wir das Ganze und backen es von der anderen Seite auch nochmal schön goldbraun heraus. Danach holen wir es raus, lassen es kurz abtropfen oder tupfen es mit Küchenpapier ab und wenn wir es sofort essen, gleich servieren oder man kann es auch alternativ, wenn wir ja mehr rausbacken wollen, bei 70 Grad Celsius Ober-Unterhitze im Backofen warm halten. Das würde ich aber nicht allzu lang machen. Wirklich nur so lange, bis ihr auch den Rest herausgebacken habt. Es ist nämlich wichtig, dass man den gebackenen Holunder relativ rasch isst, weil da schmeckt er einfach besser. Da ist der Teig schön knusprig, das Innenleben zart. Ja, das ist einfach besser, sonst wird er zu weich und ja, auch nicht gerade so fein. Wenn wir das dann alles haben und ihn servieren möchten, können wir ihn zum Beispiel auch ein bisschen Zimtzucker bestreuen, einen Klecks Apfelmus dazugeben und dann kann man auch schon essen und genießen. Ich kann euch sagen, es ist echt ein Traum, denn da schmeckt man den Geruch vom Holler. Klingt jetzt, ich weiß, klingt blöd, aber es ist wirklich so bei dem Holunder. Also ich kann es euch echt empfehlen. Wer skeptisch ist, macht das Rezept, es ist wirklich toll. Und ich habe euch auch vorher kurz erzählt, man könnte das Ganze auch nicht süß essen. Von meiner Großmutter weiß ich zum Beispiel, Entschuldigung, von meiner Urgroßmutter her weiß ich zum Beispiel, dass die den gebackenen Holler immer mit Salat gegessen hat. Und klar, die hat natürlich das nicht mit Zimtzucker bestreut, hat den Teig vielleicht auch ein bisschen salziger gewürzt, aber die hat das dann mit Salat gegessen. Ich habe es persönlich so noch nie probiert, ich kenne es nur in der süßen Variante. Ist wie auch bei den Mohnnudeln, ich habe glaube ich auch schon mal erwähnt, da gibt es ja welche, die Mohnnudeln mit Sauerkraut essen oder die wie ich, die das mit Zucker und Apfelmus essen. Soweit wollen wir nicht auf die Mohnnudeln eingehen, wir sind ja beim Holler. Ja, im Endeffekt sind wir jetzt schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Bevor ich aber wirklich endgültig zum Ende komme, noch ein bisschen Hausmeisterei. Zunächst einmal etwas, was den Gabelbissen direkt betrifft. Aufgrund, wie soll man sagen, familiärer Änderungen oder familiärer Erweiterungen kann es in nächster Zeit vorkommen, dass der Gabelbissen nicht so regelmäßig wie jetzt in letzter Zeit publiziert wird. Da muss ich erstmal das Ganze einpendeln und ich muss schauen, wie das Ganze mit den Gabelbissen, der Aufnahme mit der Recherche vereinbar ist. Also bitte wundert euch nicht, wenn mal eine Woche jetzt nichts kommt oder vielleicht ein bisschen was hintereinander nichts kommen wird. Das hat private Gründe. Ja, ihr habt ja vorher gehört, um was es genau geht. Ja, und dann hätte ich noch eine News für euch. Und zwar habe ich diese Woche einen neuen Podcast gestartet. Und zwar mein Sprechgröstl. Sprechgröstl geht, wenn ich es ganz kurz anreiße, ein bisschen in die Personal-Richtung. Es soll auch Interviews beim Sprechgröstl geben mit verschiedensten Themen. Das Format ist sehr, sehr offen von mir gehalten, damit ich nicht, hier bin ich nicht fixiert auf etwas Spezielles. Da kann wirklich so gut wie alles kommen, was mich mehr oder weniger interessiert, etc. Möchte jetzt aber nicht zu viel verraten. Am besten, ihr schaut mal auf sprechgrästl.at. Da könnt ihr euch dann die Nullerfolge, beziehungsweise müsstet auch schon die Folge 1 hören können, wenn der Gabelbissen online geht. Wenn euch das interessiert, sprechgrästl.at, da könnt ihr mich dann abonnieren mit meinem zweiten Podcast. Könnt ihr mal reinhören, um was da überhaupt geht. Ja, jetzt sind wir wirklich am Ende der heutigen Folge angelangt. Solltet ihr noch Fragen zum Holler haben, solltet ihr Tipps benötigen etc., dann könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wie das geht, ja, das erfahre ich natürlich wie immer im Abspann. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.